China baut fleißig an der großen Mauer. Diesmal heißt sie Grüner Damm. Eine Internetbarriere soll für eine gesunde, harmonische Umgebung im Netz sorgen und jugendgefährdende Seiten blockieren. Die Hotline, die geht schon. Petra Aldenrath hat sie angewählt. Unter der Hotline-Nummer 400-811-9930 kann man sich in China über das neue Softwareprogramm Grüner Damm erkundigen. Das ist ein Programm, das das Laden von Websites verhindert, die in den Augen der chinesischen Regierung schädlich sind. Darunter fallen solche mit pornografischen Inhalten. Das Softwareprogramm scannt den Computer nach Begriffen und Bildern. Updates werden automatisch an die Nutzer verschickt. Das Programm sei entwickelt, um Kinder und Jugendliche zu schützen, sagen Chinas Behörden. Eine Idee, die eigentlich gar nicht so schlecht sei, urteilen Passanten in Peking zunächst. Das ist gut. Das wird Kinder davor bewahren, an für sie schädliche Informationen zu gelangen. Das ist prima. So wachsen unsere Kinder gesund auf. Dass die Regierung unsittlichen Internetseiten ein Ende bereiten will, findet ein Großteil der chinesischen Bevölkerung gut. Doch die Einführung der neuen Software hat längst nicht nur Fans. In China wird das Internet ohnehin schon streng zensiert. Etliche empfinden die neue Software als zusätzlichen Eingriff in ihre Privatsphäre. Sie befürchten, dass eben nicht nur Pornografisches herausgefiltert wird. Das passt doch zu unserem politischen System. Ich würde mir wünschen, dass China offener und freier wäre. Wenn das, was da gefiltert wird, den Standards der Regierung entspricht, dann wird unsere Freiheit im Internet noch mehr eingeschränkt. Stimmen zur neuen chinesischen Internetbarriere Grüner Damm und über Möglichkeiten und Grenzen der Internetzensur in China spreche ich mit Professor Wolfgang Kleinwächter, Direktor des Netcam-Instituts Leipzig und außerdem lehrt er an der Dänischen Universität in Aarhus. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Kleinwächter, was dämmt der Grüne Damm denn tatsächlich alles ein? Was leistet dieses Programm? Also das, was man liest, ist, dass es ausgerichtet ist auf pornografische Inhalte. Alles, was sich rum das Thema Pornografie richtet, das wird durch diese Filtersoftware herausgefiltert. Das Programm kann aber zudem private Nutzerdaten sammeln und Computerdaten vernetzen. Die Herstellerfirma beteuert, daran habe sie kein Interesse, aber die strategischen Partner der chinesischen Staatssicherheit eben vielleicht doch. Das ist mit jeder Technologie, können Sie verschiedene Sachen machen. Wenn Sie mal Technik installiert haben, wenn Sie Software installiert haben, dann können natürlich unbeteiligte Dritte können damit alles Mögliche machen. Und das besteht also die Geheimdienste und die Staatssicherheit oder auch staatliche Stellen haben da genauso Zugriff wie vielleicht Cyberkriminelle, weil sich auch mittlerweile herausgestellt hat, dass die Software viele Schwächen hat und zum Beispiel also auch Einflugschneisen bildet für Kriminelle, die da das nutzen können, um zum Beispiel Botnets zu bilden. Botnets, das führt mir jetzt technisch sehr, sehr weit. Lassen Sie uns mal bleiben dabei, was in China denn jugendgefährdende Themen sind. Ich nehme an, wenn ich dann versuche, was rauszufinden über das Massaker auf dem Tiananmenplatz oder über Tibet, dann ist das auch eine jugendgefährdende Website und ich komme nicht ran, oder? Das sind verschiedene Sachen. Also zum Beispiel die politischen Inhalte, die werden ja schon seit lange gefiltert durch den sogenannten großen Firewall, die virtuelle chinesische Mauer. Das heißt, wenn Sie die Website aufrufen, ich war gerade in Peking und habe das also verschiedentlich gemacht, da kommt einfach Forbidden. Oder es erscheint ein Polizist, der mitteilt, das ist eine verbotene Website. Das wird jetzt durch diese Software, durch diesen grünen Damm, wird das nicht verändert, das bleibt so. Diese Software, die jetzt dort aufgespielt wird, die ist in der Tat zielgerichtet gegen pornografische Inhalte, hat aber eben auch viele Schwächen und erzeugt auch alle möglichen Kollateralschäden, weil sie nie genau ausgehen können. Zum Beispiel haben sie dort irgendwie einen Filter drin, der also den Umfang von nackter Haut erkennt und dann Bilder, die also über diese Grenze hinausgehen, herausfiltert. Hat zum Beispiel jetzt einer probiert, der hat also nach nackten Schwarzafrikanern gesucht. Die gehen problemlos durch, weil eben der Filter so eingestellt ist, dass er nur auf weiße Haut reagiert und nicht auf schwarze Haut. Herr Kleinwächter, Sie waren gerade in China und Sie haben auch chinesische Studenten, unabhängig von dieser neuen Software. Was erzählen die Ihnen denn? Wie kommt man dort an Dämmen und Firewalls vorbei? Wie kommt man an politische Informationen zum Beispiel? Also ich sagte zum Beispiel, das System ist sehr, sehr löchrig. Die Absicht der chinesischen Regierung ist ziemlich klar. Sie hat eine klare Internetstrategie, die sehr wirtschaftlich ausgerichtet ist. Sie brauchen das zur Ankurbelung der Wirtschaft. Sie fördern den Internetzugang, wo es auch nur geht. Es gibt jetzt 300 Millionen Internetnutzer in China. Die haben es die weltweit größte Internet-Community, ist die größte Blogger-Community in der Welt. Das wird von der chinesischen Regierung sehr gefördert und sehr unterstützt. Und gleichzeitig haben sie also heftige Grenzen eingezogen, was die inhaltliche Seite betrifft. Das sind also neben den gerade pornografischen Inhalten, sind das vor allen Dingen auch politische Inhalte, die sich an bestimmten Reizthemen festmachen. Das heißt nicht, dass jede Kritik unterbunden wird. Kritik, dort wo sie nach Meinung der chinesischen Regierung angebracht ist, auf lokaler Ebene, auch in praktischen Dingen des Alltags, einschließlich Korruption. Das wird also sogar gefördert und gefordert. Aber bei den großen politischen Themen, wo es um die Grundsatzfrage auch der Macht geht, der Rolle der Kommunistischen Partei und vor allen Dingen um die sogenannten drei Ts, Tiananmen, Tibet und Taiwan, da kennt die chinesische Regierung, versteht die keinen Spaß und hat also ziemlich straffe Grenzen eingezogen. Und wer das also irgendwie ignoriert, gerät auch schnell mit dem Gesetz in Konflikt. Und da gibt es immer wieder Schaufälle, wo jemand eben dann auch für längere Zeit ins Gefängnis geworfen wird. Das ist allerdings mehr eine Abschreckungsmaßnahme, als dass man das richtig durchsetzen könnte, weil die Gesetze auch sehr schwammig formuliert sind. Gibt es da Codes, dass man an der Mauer vielleicht doch vorbeikommt? Denn zum Beispiel über den Milchpulverskandal hätten die Chinesen ohne das Netz doch gar nichts erfahren. Und auch bei dem großen Erdbeben vor einem guten Jahr, wo vor allem Schulgebäude eingestürzt sind, dass die durch Korruption nicht ordentlich gebaut waren, das hätte man ohne das Netz doch nie zugegeben in China. Ja, das ist richtig, aber das war ganz legal genutzt. Da brauchte man also nicht jetzt das Netz umschiffen, weil das war das offene Netz. Aber diese anderen Informationen, die können Sie natürlich auch erreichen, wenn Sie ein bisschen gewitzt sind. Also Sie können sich in China downloaden, Tunnelsoftware, Anonymisierungssoftware und alles Mögliche. Das heißt, ein gewiefter Internetnutzer kann also diesen großen Firewall durchaus auch umschiffen. Die chinesische Regierung offensichtlich geht davon aus, wenn sie 90% davon abhält, das ist auch mehr so ein sozialer Druck, der da entsteht, verhalte dich ordentlich, geh nicht auf die bösen Seiten, dann hat sie ihr Ziel erreicht. Und dass sie sagt, den Rest der 10% und weniger, damit müssen wir flexibel umgehen. Das sind bei 300 Millionen Internetnutzer aber immerhin dann doch 30 Millionen. Also das handelt sich nicht um wenige Leute. Deutschlandradio Kultur, das Radiofeuilleton im Gespräch mit dem Internetspezialisten Professor Wolfgang Kleinwächter. Herr Kleinwächter, China, Sie sagten, es hat die größte Internetgemeinde der Welt. 300 Millionen Chinesen sind drin. Bringt das Netz, ob zensiert oder unzensiert, China informationsmäßig in jedem Fall den großen Sprung nach vorn? Denn eine wirklich wasserdichte Zensur kann es ja gar nicht geben. Das heißt, es wird sich immer weiter entwickeln in Richtung mehr Information. Dann wäre das Netz ja ein Segen. Also das ist momentan, ich sehe das so wie ein Katz-und-Maus-Spiel. So. Also die Regierung versucht, diese für sie ungünstigen politischen Informationen zu blocken. Und die anderen versuchen, sie zu umgehen. Aber für den wirtschaftlichen Alltag ist dieses politische Katz-und-Maus-Spiel eigentlich nicht so von prioritärer Bedeutung. Die meisten Chinesen diskutieren lieber über ihr neues Auto oder nutzen das Internet für Musik und Videos und Spiele, als dass sie nach politischer Information suchen. Dieser gewisse Druck dann, wenn ich mich auf die bösen Webseiten begebe, dann kriege ich bloß Schwierigkeiten, den wollen natürlich viele ausweichen. Dennoch sind die Chinesen keine Duckmäuser. Sie sagen dort, wo es angebracht ist, auch ihre Meinung. Und gerade diese Fälle, die Sie genannt haben, also Milchpulver beispielsweise oder Erdbeben, hat gezeigt, dass also die Blogger-Community sehr aktiv ist. Und das hat natürlich ein Potenzial, eine Art Demokratisierung von unten. Das sind partizipatorische Elemente einer Demokratieentwicklung von unten, die mittel- und langfristig durchaus die Gesellschaft verändern können. Ich sag mal so, das ist wie mit diesem halb vollen oder halb leeren Glas. Wenn Sie China heute mit dem vergleichen, was es 1989 war, dann ist das Glas halb voll. Wenn Sie die westlichen Maßstäbe an Meinungsäußerungsfreiheit und Datenschutz anlegen, dann ist das Glas halb leer. Es ist also sozusagen sagen, eine Art Transformationsphase, in der sich diese Gesellschaft befindet. Und auch mit einer neuen heranwachsenden Generation, für die Mao und selbst Tiananmen-Square im Grunde genommen Geschichte ist, die sie selber nicht miterlebt haben, die also diesen wirtschaftlichen Aufschwung nur miterlebt haben, die beurteilen viele dieser Dinge im Alltag durchaus auch anders und differenziert. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht eins zu eins unsere westlichen Wertmaßstäbe nach China übertragen. Das ist ein Land mit einer 5000-jährigen Geschichte, mit 1,5 Milliarden Menschen. Das tickt auch ein bisschen anders. Herr Kleinwächter, ich habe mir nochmal den Spaß gemacht und habe nachgeschaut, was Chinas Präsident Hu Jintao sagt, wenn er vom Internet spricht. Und er sagt zum Beispiel, dass das Netz in China das Lied der Wahrheit, der Güte und der Schönheit singt. Klar, dass dahinter auch Strategie steht. Trotzdem, ich habe mich gefragt, vielleicht kommt der alte Herr bloß selbst nicht rein und weiß gar nicht, was da los ist. Ach, das denke ich nicht. Ich glaube, die Chinesen sind, ich war ja gerade dort in Peking, das sind absolute professionelle Leute, die sich dort um das Internet kümmern. Auch der Vizeminister, von dem wir empfangen worden sind, die kennen sich alle perfekt aus mit dem Internet. Die haben aber eine andere Philosophie mit dem Internet. Sie wollen eben das Gute. Es gibt auch den Begriff des harmonischen und des gesunden Internet. Und von dieser Warte aus gesehen wollen sie eben den Kampf gegen das Böse führen. Das heißt also, die Kriminellen, die Terroristen, die Hassprediger und diejenigen, die also nach Ansicht der chinesischen Regierung zu den Bösen gehören, die will man aus dem Internet draußen halten, um das gute Potenzial zu fördern. Das mag ein bisschen naiv klingen, ein bisschen verwurzelt im Konfuzius, aber das ist die offizielle Linie. Ich glaube nicht, dass die Chinesen wie die Blinden von der Farbe reden, die chinesische Führung, wenn sie übers Internet reden. Die verstehen das sehr gut.